Zunächst möchte ich eine Vorbemerkung machen. Also wenn ich eine bestimmte theoretische Entwicklung kritisiere innerhalb der feministischen Theoriebildung, die heute unter dem Label queer firmiert, dann meine ich damit nicht, dass ich queere Lebensweisen kritisieren würde. Das ist oft ein Missverständnis, das ich offenbar provoziere. Es geht mir nicht um eine Praxis, sondern es geht mir um gewisse theoretische Verschiebungen, die aber sehr wohl auch zu politischen Problemen geführt haben, die ich im Folgenden thematisieren möchte. Um das zu tun, möchte ich nochmal so etwas wie einen kleinen Rückblick machen, wie wir eigentlich zu der Überzeugung gelangt sind. Und das ist eine Überzeugung, die finden wir bis hin in jeder Alltagspraxis in linken Szenen, wo wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass wir uns schon wieder gendern und dann ein Streit ausbricht, wer jetzt wen auf welches Geschlecht festlegt. Ich möchte fragen, wie es dazu gekommen ist, dass das eigentlich das Einzige ist, was wir noch wissen darüber, was Feminismus einst wollte oder was gar die Frauenbewegung einst wollte. Einfach als kleiner Rückblick, die Frauenbewegung in den 70er Jahren ist angetreten, vielleicht auch etwas größenwahnsinnig, aber zumindest hatte sie den Anspruch, nichts Geringeres als den ganzen Kapitalismus abzuschaffen. Und es ist da etwas geschehen, dass dieser Großangriff, das Denken quasi auch in Großräumen, in Großkategorien in dieser Weise verschwunden ist, dass wir uns quasi nur noch, wenn es um Feminismus geht, im Bereich der Mikropolitiken bewegen. Also wie es theoretisch dazu gekommen ist, dass wir die Bühne quasi, die Weltbühne anderen überlassen haben und Feminismus sich in einem sehr kleinräumigen Bereich bewegt, wo es um Festschreibungen, um Bedeutungszuschreibungen geht. Darüber möchte ich nachdenken und da anhand dieser Rekonstruktion der feministischen Geschichte Fragen öffnen, wie wir denn heute wieder ein Subjekt des Feminismus denken könnten, das nicht dieser Kritik untersteht, dass die queere Theorie am Feminismus formuliert. Um diesen Rückblick zu machen, jetzt sage ich ein paar Dinge, die eigentlich bekannt sind, aber ich finde es wichtig, sich das einfach nochmals vor Augen zu führen. Die ganzen Sexualpolitiken, also Sexual Politics, wie das in den USA heißt, sind ja eigentlich entstanden im Rahmen einer größeren postmarxistischen Bewegung, die sich abgesetzt hat vom Marxismus, mit dem Vorwurf, dass der Marxismus blind ist gegenüber Fragen von asymmetrischen und hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Und in einem größeren Kontext waren das diese Sexual Politics, die auch beanspruchten, eine Politisierung des Alltagslebens vorzunehmen. In diesem Sinn steht diese Bewegung in einem größeren Kontext der ganzen 68er-Bewegung, der sozialen Bewegungen seit 68, die eben davon ausgehen, dass wir nicht warten können, bis irgendetwas Großes geschieht, beispielsweise der Kapitalismus in sich zusammenbricht, sondern es war der Anspruch, dass wir in unserem täglichen Handeln mit unserer Alltagspolitik etwas Großes bewegen könnten. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, aber ich glaube, dass in diesem Verabschieden des Anspruches, in großen Strukturen noch zu denken, etwas ganz Zentrales verloren gegangen ist. Und ich glaube vor allem auch, dass das für die Situation von Frauen besonders gravierend ist. Das möchte ich jetzt im Folgenden ausführen. Zunächst aber folgende Bemerkung. Diese Kritik an den sogenannten Großkategorien hatte vor allem in der ganzen feministischen Theoriebildung Wurzeln gefasst und dort die größten Auswirkungen, weil es seit der ganzen 68er-Bewegung einen großen Streit gab zwischen Marxismus und Feminismus, weil nämlich die meisten Marxisten Männer waren und auch oftmals mit einem gewissen sexistischen Gehabe. Das Problem dabei ist, dass mit dieser Kritik, die damals sicher berechtigt war von den damals bewegten Frauen, oft auch ein antimarxistischer Reflex verbunden war, den ich selber nicht vollziehen würde und den ich auch für problematisch halte. Also ich glaube, man kann sehr wohl den Sexismus von gewissen Marxisten kritisieren, ohne das Denksystem von Marx und was er uns zur Verfügung stellt, wenn er in Begriffen von Gesellschaftsverhältnissen denkt, ohne dieses Denken aufzugeben. Warum eigentlich ist das so, dass gerade im Bereich des Feminismus diese Verabschiedung eines Denkens in Großkategorien so Fuß gefasst hat und dort, würde ich mal sagen, am meisten sich verbreitet hat, am meisten, sagen wir, im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen? Es gibt so etwas wie ein theoretisches Zusammengehen von zwei verschiedenen großen Strängen im Feminismus, in der feministischen Theoriebildung. Es waren nämlich zunächst die Frauen der zweiten Frauenbewegung nach 68, haben sich vor allem auf Simone de Beauvoir bezogen und auf ihre Vorstellung, dass wir nicht als Frauen auf die Welt kommen, sondern zu Frauen werden. Also diese Überlegung, die uns heute geläufig ist, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, das war sozusagen der Ausgangspunkt dieser Infragestellung, das war der Beginn einer Infragestellung von Kategorien. Allerdings hatte Simone de Beauvoir und die zweite Frauenbewegung damit noch nicht gemeint, dass wir die Kategorie Frau überhaupt aufgeben müssten. Diese Vorstellung, dass Kategorien an sich schon ein Problem sind, ich werde gleich noch mehr dazu sagen, diese Vorstellung kam eigentlich erst durch eine Verknüpfung eben dieses Kürzel, Simone de Beauvoir sagt, das Geschlecht ist ein soziales Konstrukt. In den US-amerikanischen Culture Studies wurde das, so sagen wir, ab dem Beginn der 1980er Jahre kombiniert mit einer auch sehr eigenwilligen amerikanischen Rezeption des französischen Poststrukturalismus. Diese damaligen Theoretikerinnen, also Judith Butler ist nur eine Theoretikerin in diesem Kontext, diese Theoretikerinnen übernahmen diese Vorstellung von Konstruktion und kombinierten sie mit einem Verständnis von Poststrukturalismus, das in etwa besagt, dass Machtverhältnisse primär in Bedeutungszuschreibungen oder Festschreibungen liegen, also dass die Sprache selber ein ganz wichtiges Mittel ist, der Transportierung von Macht, könnte man sagen. Also die Idee war dann, wenn wir bereits von Männern und Frauen sprechen, also wenn wir sagen, das Beispiel, das kennen Sie alle, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen, dann reproduzieren wir die Kategorie Geschlecht und das ist eigentlich das große Problem oder das ist dann der Ort, wo Macht ausgeübt wird. Warum diese Frage, mit welchen Kategorien wir denken im Bereich der feministischen Theorie, so ich würde mal sagen, eingeschlagen hat wie eine Bombe, war, dass wir natürlich als Frauen besonders mit der Problematik konfrontiert waren, dass wir festgelegt werden auf ein biologisches Geschlecht. Also der ganze Wunsch, sich von diesem Essentialismus zu befreien, da schien dieses poststrukturalistische Verständnis etwas bieten zu können, nämlich das zirkuliert heute allgemein unter dem Begriff, man wollte die Kategorien entessentialisieren. Und im Zuge dieser Skepsis gegenüber allen Kategorien hat man dann eben auch dem Marxismus vorgeworfen, er reproduziere Kategorien, beispielsweise die Kategorie der Arbeiterschaft. Das hat man dann noch kurz geschlossen mit der Frage von Rassismus. Um das zusammenzufassen, es war eine Verschiebung von gesellschaftstheoretischen Analysen hin zur Frage, mit welchen Kategorien arbeiten eigentlich diese Gesellschaftstheorien. Das gab in allen kritischen Gesellschaftstheorien Diskussionen, aber für den Feminismus war das am brisantesten, und zwar aus dem einfachen Grund, weil damit eigentlich auch das Subjekt des Feminismus in Frage gestellt wurde. Also Judith Butler hat in Deutschland vor allem deshalb so Furore gemacht mit ihrer Aussage in Gender Trouble, dass der Feminismus selbst die Kategorie der Frauen quasi erneut befestigt, weil ohne der Kategorie Frau gibt es kein Subjekt des Feminismus. Diese Kritik, man könnte auch sagen, es gibt kein Subjekt einer Arbeiterbewegung, was ja heute mittlerweile leider auch stimmt, aber eher aus historischen Entwicklungsgründen und nicht, weil das in Tat und Wahrheit auch wirklich so ist. Und etwas Ähnliches ist eben im Feminismus geschehen, dass überhaupt die Grundlage von dem, worauf wir eine kritische oder auch solidarische Politik basieren könnten, mit dieser generellen Kritik an Kategorien verschwunden ist. Jetzt fasse ich zusammen, weil das ist eigentlich der zentrale Punkt, wie in dieser Vorstellung, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, eine Kombination aus dieser Vorstellung, Geschlechter sind sozial konstruiert, kombiniert mit diesem Verständnis von Poststrukturalismus, dass die Bedeutungszuschreibung ein zentrales Element ist von Macht. Ich fasse jetzt einmal zusammen, wie in dieser Sichtweise vorgestellt wird, dass Geschlechter hergestellt werden. Ich fasse das deshalb zusammen, weil das ganz selbstverständlich ist und weil das Problem ist. Das ist so wie ein theoretisches Kürzel, man könnte auch sagen ein Makro, das überall herumgeistert und das deshalb so problematisch ist, weil es einen Grad von Selbstevidenz erhalten hat, den man fast nicht mehr befragen kann. Also in diesem, ich nenne das immer so etwas wie ein Gender-Grundkonsens, in diesem Grundkonsens, den alle irgendwie implizit teilen, wird angenommen, dass geschlechtliche Positionen, also dass es, wie sich dann Männer und Frauen in einer Gesellschaft wiederfinden, dass das wesentlich durch normative Zuschreibungen geschieht, dass diese Normen in der Sprache und in Anweisungen bezüglich des Verhaltens den Menschen zugeschrieben werden und dass der Effekt von Macht darin liegt, uns in eine normative Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit einzuteilen. Das heißt, das Machtverständnis, und das ist jetzt theoretisch das übersetzt, das Machtverständnis, das hier am Werk liegt, besagt, Ideologien haben das Ziel, uns auf kohärente Identitäten festzulegen. Also vielleicht fragen Sie jetzt ja, was soll es denn sonst sein? Und was ich heute Abend versuchen möchte, und es ist mir bewusst, dass das nicht ganz einfach ist, ich möchte Ihnen zeigen, dass es andere Weisen gibt, Ideologien und die Funktionsweise von Ideologie zu denken. Also wir sind uns gerade im Bereich von Geschlecht so daran gewöhnt, einfach zu denken, Geschlecht ist, wenn wir sagen, eine Frau ist so und so, ein Mann ist so und so und das ist quasi unser Problem, also wehren wir uns dagegen und dann haben wir das überwunden. Das ist so in unseren Köpfen, dass es ganz schwierig ist, etwas anderes zu denken, wie Geschlechter denn sonst noch konstruiert werden könnten. Also um das nochmals zusammenzufassen, in dieser Vorstellung der Gender-Theorie oder vor allem dann die weitreichendste Position der Queer-Theorie, die eben aufgrund dieser Analyse zum Schluss kommt, dass wir die Kategorien bekämpfen müssen, in dieser Vorstellung tut die Macht eigentlich immer dasselbe, sie legt uns fest, nämlich auf Identitäten. Wenn man das Problem einmal so aufgezogen hat, ist es auch klar, was Subversion ist, nämlich alles, was zwischen den Identitäten liegt. Also da haben wir dann eben diese Hochhaltung von hybriden Subjekten, Identitäten, also Subjekte, deren Identität man nicht mehr festlegen kann, also eigentlich das Idealbild des queeren Subjekts. Transgression ist von Grenzen, und das Nachweisen, dass alles, was wir sind, was wir als unsere Identität vermeinen wahrnehmen zu können, dass das immer auf kontingenten Setzungen liegt, das wäre dann der Einsatz der Kritik. Also um das wieder in eine Theoriesprache zurück zu übersetzen, Ideologiekritik ist in diesem Denken das Nachweisen von Kontingenz. Beispielsweise sagt dann jemand, also dass du meinst, ich sei eine Frau, das basiert auf ganz kontingenten Annahmen, du hast das gelernt und ich sage dir jetzt, wie du das gelernt hast und dann weißt du und ich auch, dass ich eigentlich keine Frau bin. Also ungefähr so, ich fasse das jetzt extra ein bisschen pointiert zusammen, weil das gar nie reflektiert wird, dass das so gedacht wird. Dass ein geschulter Marxist würde spätestens jetzt den Kopf schütteln und sagen, was ist das für ein merkwürdiges Ideologieverständnis? Also keine soziale Bewegung, die sich jetzt um Produktionsverhältnisse kümmert, würde sagen, ein Arbeiter ist ein Effekt von Bedeutungszuschreibungen. Das würde ziemlich komisch klingen. Es ist verwunderlich, dass es im Bereich von Geschlechterverhältnissen nicht komisch klingt, aber für uns heute ist das selbstverständlich geworden. Also ich habe jetzt versucht zusammenzufassen, was so als Common Sense gilt im Bereich der Geschlechtertheorie, in diesem spezifischen gender- und queer-theoretischen Ansatz, wie er sich in den Culture Studies herausgebildet hat. Nochmals, Macht zielt immer auf die Herstellung von Kohärenz. Folglich wäre alles Inkohärente und Hybride, Vielfältige, das Gegenteil von Macht oder irgendwie subversiv. Nun, warum finde ich das ein Problem? Zunächst einmal haben wir somit eine Art Fortschrittserzählung in der feministischen Theorie, die bis heute gilt und die sich gerade in Deutschland, also im englischsprachigen Raum ist das nicht so, merkwürdigerweise, obwohl in Deutschland immer gesagt wird, das komme aus dem englischsprachigen Raum. Aber hier im deutschsprachigen Raum haben wir ein bis hin an den Universitäten etablierter Diskurs, eine Art Fortschrittserzählung. Es hätte einmal einen essentialistischen Feminismus gegeben und heute wüssten wir, dass die radikalere Position sei, nicht von einer Kategorie Frauen auszugehen, sondern alle Kategorien in Frage zu stellen. Also, das wird dann in etwa gesagt, die Frauenbewegung war wichtig, aber sie hat den großen Fehler gemacht, ihre Grundkategorien selber, nämlich Männer und Frauen, nicht in Frage zu stellen. Die gängige Kritik, das wissen Sie auch, lautet dann, eine solche Kategorie Frauen bildet die komplexe soziale Realität von real lebenden Frauen nicht ab. Sie ignoriert die Differenzen zwischen Frauen. Das ist der eine Vorwurf. Der andere, noch viel gravierendere Vorwurf ist, Kategorien selber üben Macht aus, indem sie uns einschränken und sie schließen gewisse Gruppen dann aus diesen Kategorien. Und das ist Macht pur. Also das ist quasi das Böse schlechthin in diesem theoretischen Ansatz. Was ist das Problem daran? Es gibt drei Punkte, die ich schwierig finde. Das eine ist, dass wir in dieser theoretischen Entwicklung der feministischen Theorie ein Verschwinden von der Kategorie Frau haben, währenddem wir in den rein soziologischen Daten, also wenn wir uns die Einkommensverteilung anschauen, die Vermögensverteilung, die politische Partizipation, es diese Kategorie Frauen sehr wohl noch gibt. Also 80-90% der Frauen, sage ich jetzt mal, sind nach wie vor unter diesem Label subsumierbar, das man aber angeblich von der Theorie her nicht mehr benennen kann. Das heißt, wir haben zunehmend ein Auseinanderdriften von dem, was theoretisch diskutiert wird, mit den realen sozialen Gegebenheiten, die folglich eigentlich gar nicht mehr theoretisiert werden können. Also man könnte sagen, wir haben Gegebenheiten, die mit der Queer-Theorie selber nicht mehr erklärbar sind. Wir haben damit aber auch keine Theorie mehr, um zu verstehen, was uns gegenwärtig passiert. Das nächste Problem ist, das ist ein gravierenderes, ich habe mich immer gefragt, wieso eigentlich in fortgeschrittenen westlich-kapitalistischen Gesellschaften diese Queertheorie in den 90er Jahren so populär wurde. Weil wenn man sich das genau anschaut, sind die 90er Jahren auch die erste Zeit, in dem es einen ganz eindrücklichen signifikanten Wandel gibt in dem, was Louis Althusser die ideologischen Staatsapparate genannt hat, bezüglich Geschlecht. Es ist die erste Zeit, wo auch von offizieller, also staatlicher Seite her, überkommene, tradierte Geschlechterrollen in Frage gestellt werden, wo gesagt wird, von der EU über die UNO bis hin zu, ich weiß nicht, also den höchsten Gremien, wir sind für Gleichstellung, wir wollen nicht mehr an traditionellen Rollenbildern festhalten. Warum also gerade in dieser Zeit eine theoretische Verschiebung stattfindet, die beansprucht, den Feminismus zu beerben und radikaler als der Feminismus zu sein, eine Bewegung, die damit eine merkwürdige Ähnlichkeit hat mit etwas, was sowieso schon auf ideologischer Ebene von offizieller Seite her geschieht. Es gibt also eine merkwürdige Koinzidenz, ein Zusammenfallen von Veränderungen auf ideologischer Ebene und von Veränderungen in der Theorie selbst, die mich irgendwie hellhörig gemacht hat. Ich hätte großes Verständnis gehabt, wenn in den 50er Jahren Judith Butler so populär geworden wäre, weil da gab es diese ganz klaren sexistischen Zuschreibungen. Jede Schule hat das vertreten, jeder Staat hat das vertreten. Ich sage nicht, dass es heute nicht immer noch da und dort auch Sexismus gibt, aber von offizieller Seite her, also da argumentiere ich jetzt einfach als Historikerin, müssen wir diesen radikalen Bruch und Wandel seit den 70er Jahren in den offiziellen Leitbildern zur Kenntnis nehmen. Das ist mehr als einfach nur Rhetorik, das ist ernst gemeint, das ist sogar ein Zwang. Darüber werde ich noch mehr sprechen. Also das ist der zweite Punkt, den ich an dieser Entwicklung problematisch finde. Der dritte Punkt ist, dass der Queer-Ansatz mit dieser radikalen Infragestellung von Kategorien selber in die paradoxe Lage kommt, dass er damit so etwas wie einen Fundierungsanspruch hat. Das ist insofern paradox, als es in einem grundlegenden Widerspruch mit seinen eigenen Anliegen steht, nämlich dass es eigentlich gar nichts gibt, das fundierenden Anspruch haben kann. Aber in der Denkweise der Gender- und Queer-Theorie liegt mit diesem Anspruch, dass immer eine Kategorie quasi tiefer angesetzt wird, nämlich bei den Kategorien selbst, so etwas wie ein logischer Fundierungsanspruch. Das kommt letztlich aus dieser Vorstellung, also wenn Geschlechter ein Effekt sind von Zuschreibungen, von Machtwirkungen, die uns auf geschlechtliche Identitäten festlegen wollen, und dass diese Macht letztlich sich ableitet von einer heterosexuellen Matrix, die zwei Geschlechter vorschreiben will, dann ist es klar, dass wir auf diese Kategorien Mann und Frau fokussieren müssen, und dann ist es auch klar, dass das radikaler wirkt. Aber was dabei nicht gefragt wird, ist, ob wirklich die heterosexuelle Matrix das Prinzip ist, das unser Geschlechterverhältnis regiert, und ob es tatsächlich richtig ist zu sagen, dass unser Geschlechterverhältnis hergestellt wird über die Zuschreibung von zwei normativen Geschlechtern. Also nur unter dieser Prämisse, die eben höchst fraglich ist, ist es richtig, die Kategorien überhaupt in Frage zu stellen. Und aus diesem Widerspruch quasi eines logischen Fundierungsanspruches, wo die Queertheorie, also es gibt so Diskussionen, wo eine Soziologin irgendwie ihre Untersuchungen vorstellt und dann streckt jemand auf und sagt, ja, das ist alles gut und recht, aber haben Sie jetzt nicht wieder den Fehler begangen, dass Sie immer noch von Frauen und Männern sprechen? Also das meine ich mit diesem Fundierungsanspruch, also es ist der Anspruch, immer noch tiefer ansetzen zu können. Und da, glaube ich, eben müssen wir einen Schritt zurückdenken. Also ich würde sagen, dieses Genderverständnis, ich nenne es auch das dekonstruktive Genderverständnis, weil es eben darauf hinzielt, die Geschlechter zu dekonstruieren und den Anspruch hat, dass das der einzig radikale oder der radikalste Standpunkt ist. Es hat hier so etwas wie einen Evidenzeffekt, den ich finde, den wir reflektieren müssten. Um das nochmals zusammenzufassen oder um vorwegzunehmen, was ich im Folgenden sagen werde. Es geht mir eigentlich darum zu fragen, warum taucht diese Theorie in unserer Zeit auf Stimmt dieses Selbstverständnis des dekonstruktiven Genderverständnisses, dass es eine Kritik der gegenwärtigen Geschlechterverhältnisse ist? Oder müssen wir nicht vielmehr fragen, ob wir diese theoretische Entwicklung selber zeithistorisch verorten müssen? Mein Anliegen ist also, oder ich frage in dieser Theoriegeschichte, ist das dekonstruktive Genderverständnis ein kritischer Einsatz, also ein ideologiekritischer Einsatz von heute, oder müssen wir uns fragen, ob es ein zeitgeschichtlicher Grund für die Popularität dieses Ansatzes gibt? Ich würde das Zweite sagen, und zwar, um das etwas vereinfacht vorwegzunehmen, ich glaube, dass der Queer-Ansatz ein Geschlechterverhältnis kritisiert, das nicht mehr die unsere Zeit betrifft, sondern eher die Zeit vor der großen Krise der 70er Jahre, also die Zeit, die man als Fordismus bezeichnet. Die Zeit, in der es ganz klare Geschlechterleitbilder gibt, also das bekannteste davon ist der männliche Ernährer mit Hausfrau, wo wirklich zwei geschlechtliche Positionen klar definiert werden und zugeschrieben werden in einem normativen Sinn. Ich glaube, dass das nicht mehr unsere Zeit ist. Ich werde dazu noch mehr sagen, ich möchte aber zunächst etwas theoretischer ausholen und einen Schritt nach Frankreich machen, von wo aus angeblich diese ganze Idee der Zuschreibung gekommen ist. Also wir haben vor allem in Deutschland das Problem, dass immer gesagt wird, wir rezipieren diese Culture Studies aus den USA und das ist Poststrukturalismus. Und Poststrukturalismus ist in dieser Sichtweise dann eine Verabschiedung des Marxismus und das Ganze heißt dann irgendwie Postmarxismus und ist Poststrukturalismus. Das ist so Bachelor-Modul-Wissen, das lernt man im ersten Semester in einem Handbuch. Es gab mal Marxismus, dann gab es Culture Studies und heute sind wir Postmarxisten und irgendwie ist das theoretisch, hat das was mit Frankreich zu tun. So. Jetzt, wenn man direkt diese Theorien von Frankreich sich anschaut, ist das ganz anders. Also in meinem Verständnis ist der Poststrukturalismus bis heute eine Marxismusrezeption und der Versuch, marxistische Ansätze für unsere, nämlich spätkapitalistische Gesellschaften anzuwenden. Also diese Absage an den Marxismus findet sich so in der direkten französischen Tradition wenig bis gar nicht. Nicht mal bei Jacques Derrida, der so als Aushängeschild gilt, für was Poststrukturalismus sein soll. Also diese Vorstellung hat sich in den USA gebildet und nicht in Frankreich, würde ich mal sagen. Ich möchte diesen Gedanken ausführen anhand einer Schule, die in Deutschland leider sehr wenig bekannt ist, die eine Synthese macht aus dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan und Marx. Und zwar ist das die Schule von Ljubljana und deren bekanntester Vertreter ist Slavoj Žižek, aber auch das ist wieder ein merkwürdiges Phänomen in Deutschland. Slavoj Žižek gilt irgendwie so als Spinner, Filmtheoretiker, der irgendwie was Unverständliches zu Marx sagt und noch viel unverständlicher über Lacan spricht. Die Schule von Ljubljana ist eine ernstzunehmende politische Theorie, die versucht, diese französische Psychoanalyse von Lacan mit Marx zu kombinieren und damit einen Marxismus für postfordistische Gesellschaften zu denken. Und man muss das wirklich als politische Theorie ernst nehmen. Also Žižek versucht, das auch irgendwie umzusetzen, aber um ihn wirklich zu verstehen, also wenn er von Filmen und von Hitchcock spricht, versucht er das halt irgendwie zu popularisieren, aber eigentlich steht dahinter eine Theorie, und zwar kann man sich das ein bisschen auch wieder vereinfacht so vorstellen, es gab ja, die 68er haben sich auf einen Freudomarxismus berufen. Also sie haben Marcuse und Reich gelesen, haben das verstanden als den Versuch, Freud und Marx zu verbinden. Und das war ja der ganze Aufbruch der sexuellen Revolution, also die Idee, befreien wir unsere Libido, dann wird das auch den Kapitalismus überwinden. Leider wissen wir heute, dass dem nicht so ist. Also der Kapitalismus konnte mit der befreiten Libido sehr viel anfangen, das hat er bestens integriert. Und dieser Lacan-Marxismus, reagiert auf dieses Problem. Also diese Schule von Ljubljana tut in diesem Sinne etwas Ähnliches, was Foucault auch gesagt hat. Er hat nämlich sehr früh gewarnt, dass diese sexuelle Befreiung, also Foucault mit seinem Satz, glaubt nicht, ein Ja zum Sex ist ein Nein zur Macht, weil er gesagt hat, diese Vorstellung von Sexualität ist in sich selber bereits tief vermachtet, so kommen wir da nicht raus. Und diese neueren Ansätze, die Lacan und Marx kombinieren, machen das eben in einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Frage, warum ist diese sexuelle Revolution gescheitert? Das heißt, es ist ein Versuch zu verstehen, warum diese Integration der ganzen Forderungen der 68er Bewegung in die Selbsterneuerung des Kapitalismus gelungen ist. Und da kann man mit Lacan selber sehr viel machen. Also ich kann das heute nicht ausführen, das wäre ein eigener Abend, aber ich möchte bezüglich dieser Geschlechterfrage ein paar Dinge aus diesem Denken aufgreifen, um das deutlicher zu machen, warum ich sage, dass die Verhandlung von was Geschlecht ist, nicht einfach unter diesem Label Geschlecht gleich Identität gleich Bedeutungszuschreibung, warum das so nicht stimmt. Ich beziehe mich jetzt im Folgenden vor allem auf Žižek, und zwar auf seine Ausführungen. Er äußert sich nämlich genau zu dieser Vorstellung, dass plurale und hybride Identitäten etwas Subversives sein sollen. Er sagt kurzerhand, diese Vorstellung, dass das Multiple irgendwie so Monaden sind, die da im Untergrund etwas destabilisieren, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass dieses Aufweichen von rigiden Subjektstrukturen und das Multiple werden von unseren Identitäten, also wir sind ja alle irgendwie was Verschiedenes. Nur schon durch die Migration und durch die Liberalisierung von Lebensweisen etc. Žižek sagt ganz einfach, das ist ein Effekt der kapitalistischen Veränderungen. Der Kapitalismus selber braucht diese Art von flexiblen, multiplen, fluiden Subjekten. Um das wieder in diese Sprache der Theorie zurückzuführen, die ich vorher dargelegt habe, wenn in der Queer-Theorie oder im dekonstruktiven Genderverständnis quasi die Ideologiekritik darin besteht, zu sagen, alle Setzungen sind kontingent, wir haben gar nicht die Identität, die wir meinen, oder wir haben durchkreuzte Identitäten, wir sind intersektional, dann antwortet Žižek, dieser Nachweis der Kontingenz ist eigentlich in sich selber überhaupt nicht ideologiekritisch, und er fasst das in die prägnante Formulierung, er sagt, die Kontingenz ist die Ideologie unserer Zeit. Jetzt, was meint er mit dieser Formulierung? Er meint, dass die kapitalistische Entwicklung selber dazu übergegangen ist, uns glauben zu machen, dass es keine Großstrukturen mehr gibt. Also auch das kennen Sie alle, wenn man, oder vielleicht ist das in Göttingen anders, das könnte sein, wenn man in einem Seminar davon spricht, dass die kapitalistischen Verhältnisse so und sowas tun, dann heben alle die Hand und sagen, aber es gibt noch andere Verhältnisse, wir müssen auch die rassistischen und Geschlechterverhältnisse mit berücksichtigen, und es gibt Altersunterschiede und sexuelle Orientierung, und dann gibt es noch alles Mögliche. Und am Schluss gibt es keine Großstruktur mehr. Und Žižek sagt, genau das ist der ideologische Mechanismus, dem wir heute unterworfen sind. Weil er sagt, das Merkwürdige ist in dieser Multiplizierung von sozialen Kämpfen, dass für ganz viel gekämpft wird, es wird für die Rechte der Tiere gekämpft, es wird für veganes Essen gekämpft, Gewaltverhältnisse werden in der Produktion von Eiern und überall aufgestöbert, aber was nicht mehr thematisiert wird, ist, und das nennt er den Hintergrund, der dabei verschwindet, dass wir nämlich sehr wohl alle nach wie vor den kapitalistischen Verhältnissen unterstellt sind. Also sein großer Vorwurf oder seine Kritik an den sozialen Bewegungen ist, dass in dieser Politisierung des Alltags, was ja sicher richtig und wichtig war, vergessen wurde, was eigentlich der Hintergrund dieser politischen Kämpfe ist. Und deshalb formuliert das Žižek sehr prägnant, vielleicht auch ein bisschen polemisch. Er sagt, der generelle Nachweis der Kontingenz, also eben zu sagen, wir können nicht mehr vom globalen Kapitalismus sprechen, weil der Kapitalismus für eine Putzfrau, die aus Polen kommt, etwas anderes bedeutet als eine gut situierte Deutsche, die eine Karriere macht. Deshalb gibt es keinen Kapitalismus mehr, es gibt diese globalen Strukturen nicht mehr. Also Žižek sagt, was in diesem generellen Versuch, die Kontingenz von allen Setzungen nachzuweisen, ganz unkontingent bleibt, ist der Kapitalismus. Also er fragt sich, warum in der Zeit, wo der Kapitalismus immer mehr sämtliche unsere Lebensweisen bis hin in die intimsten Verhältnisse prägt, warum die linke Theorie genau in dieser Zeit dazu übergeht, zu sagen oder aufzulösen oder unmöglich zu machen, dass wir noch in diesen Großkategorien denken können. Žižek selber ist ein gutes Beispiel von einem solchen Marxist, wie ich das am Anfang gesagt habe, der sehr viele machistische Untugenden hat, die man ihm auch abgewöhnen sollte. Das Problem ist, dass er tatsächlich bezüglich der Frage der Geschlechterverhältnisse blind ist, aber er macht einen guten Punkt. Also ich würde von ihm übernehmen, das Verteidigen in Großkategorien. Und er macht eine, wie ich finde, sehr richtige Kritik an der ganzen Entwicklung in der Geschlechtertheorie. Also man muss auch sagen, er kritisiert den Feminismus, aber er meint genau diese Entwicklung hin zu diesem dekonstruktiven Geschlechterverständnis. Er sagt, dass diese Vorstellung, dass multiple Identitäten, also er nennt das postmoderne Kämpfe der pluralen Identitäten, er sagt, dass das ein Selbstmissverständnis ist, dass das Multiple-Werden dieser Identitäten nichts anderes ist als das, was der Kapitalismus selber heute braucht und deshalb auch hervorbringt. Er wird in einem Interview in den 90er Jahren gefragt, was eigentlich genau seine Kritik an Judith Butler ist. Und er formuliert, dass seine Kritik ganz einfach die ist, dass er sagt, Judith Butler kritisiert ein Feind, der identitär, patriarchal und phallokratisch sei. Und seine Kritik sei ganz einfach, das sei heute nicht mehr der Feind. Sondern umgekehrt ist, ich zitiere jetzt, die Form von Subjektivität, welche der Spätkapitalismus produziert, ist nicht länger patriarchal, identitär. Die vorherrschende Form der Ideologie heute ist genau die der multiplen Identitäten. Die Form der Ideologie ist die Kontingenz. Also er sagt, dass diese postmodernen politischen Kämpfe, die quasi die Pluralität hochhalten, eben nicht das Gegenteil sind des Kapitalismus. Es ist etwas, das sich nicht nur integriert, sehr gut in die Erfordernisse der spätkapitalistischen Produktion, sondern ganz eigentlich selbst in einem ideologischen Sinn vom Kapitalismus hervorgebracht wird. Also er nennt das, der Kapitalismus ist selber verantwortlich, ich zitiere jetzt nochmals, weil mir diese Formulierung so gut gefällt, der Kapitalismus ist selber verantwortlich für die Heraufkunft dieser politisch gleitend dispers kontingent ironischen etc. Subjektivitäten. Also er fasst damit zusammen diese Race, Class und Gender etc. Kategorien. Was damit eben möglich ist oder möglich wird, ist zu fragen, wie ist eigentlich das Hochhalten von Kontingenz, also dass das der einzig kritische Einsatz ist, wie ist diese Veränderung, diese Verschiebung in der linken Theorie selbst zeithistorisch zu verstehen? Und was ich von dieser Schule von Ljubljana gelernt habe, ist Folgendes. oder was ich auch fruchtbar finde für die ganze Thematisierung der Geschlechterverhältnisse, wenn Sie von Subjektivierung sprechen, also von was machen die Ideologien auf der Ebene der Zurichtung der Individuen, der Herstellung von Subjekten, dann sagen Sie, wir können Subjektivierungsweisen nicht losgelöst von den Produktionsverhältnissen thematisieren. Also hier ist die Verknüpfung zum Marxismus. Sie sagen, dass jede Epoche des Kapitalismus andere Formen von Subjekten braucht und auch hervorbringt. Also wenn wir sagen, das Konzept der Ideologie heute ist dort vor allem fruchtbar, wo wir es anwenden im Sinne, die Ideologie ist nicht einfach ein Denken, sondern sie bringt uns auch in unserem Selbstverständnis hervor. Also Ideologien produzieren Subjekte. Da sagen die Vertreter der Schule von Ljubljana, wenn wir das so formulieren, müssen wir darauf Acht geben, dass Subjektivierungsweisen sich ändern. Und in diesem Sinn können wir eben sagen, es kann sehr wohl sein, dass das Auftauchen multipler Subjekte die neue Form einer ideologischen Subjektformation ist. Also wenn wir davon abrücken zu sagen, Ideologie macht auf der Ebene der Individuen immer dasselbe, sie legt uns auf Identitäten fest, dann können wir auch fragen oder sagen, dass das Auftauchen von multiplen Identitäten ebenso wohl ein Effekt von Ideologien sein kann. Was damit, jetzt fasse ich das wieder in eine Theoriesprache, möglich wird und vor allem was so auch notwendig wird, ist, Identität und Subjektivierung oder Subjekt zu unterscheiden. Also wir können sagen, Machtverhältnisse bringen immer Subjekte hervor, aber ob diese eine Identität sind oder ob sie, man kann auch sagen, multiple Identitäten sind, das ist offen. Also nicht jede Machtausübung auf der Ebene der Subjektgenerierung oder man könnte auch sagen auf der Ebene der Konstruktion ist notwendigerweise eine Identitätsfestschreibung. Wir können mit ebenso viel Grund sagen, der Aufruf seit multiple Identitäten, seit Plural, kann genauso eine Subjektformierung sein. Und wenn man sich das jetzt anschaut, also dazu nochmals diese Rezeptionswege, das große Problem, dass wir Poststrukturalismus über die Culture Studies rezipieren, ist, dass dieser Unterschied zwischen Subjekt und Identität, Identity, durch diesen amerikanischen Umweg verloren ging. Also was Lacan und was auch Foucault mit dem Subjekt meint, ist nicht Identity. Und das ist in dieser ganzen Rezeption, dieser gravierende Unterschied, der uns ermöglicht, auch zu fragen, ist das heute noch so, dass Identitätsfestschreibungen unser Problem ist? Das können wir nicht mehr fragen, wenn wir diese Unterscheidung verlieren durch die Übersetzung. Das französische Sujet ist in den Culture Studies eine Identity und am Schluss haben wir bei uns, sprechen wir dann von Klassismus, wie wenn das eine Eigenschaft wäre, die wir als Bedeutungsfestschreibung dekonstruieren könnten. Das Problem an dieser Vorstellung, um das wieder rückzubeziehen auf die Geschlechtertheorie, was meine Kritik, meine theoretische Kritik am Gender-Ansatz ist, ist folgendes. Wenn wir uns die Konstruktion immer nur vorstellen als die Macht will uns festlegen auf Identity, haben wir einen vollkommen ahistorischen Begriff von Konstruktion oder von Subjektivierungsweise. Und diese ahistorische Konstruktionsvorstellung ermöglicht uns nicht, was auf ideologischer Ebene geschieht, rückzubeziehen auf die Veränderungen in den realen kapitalistischen Verhältnissen. Also es ist dieses Problem des Ahistorischen und ich glaube, das ist das Element, was wir vom Marxismus übernehmen können. Schon Marx hat immer gefragt und sehr genau angeschaut, was geschieht realerweise heute und jetzt. Und diese Möglichkeit verstellen wir, wenn wir von einer ahistorischen Konstruktion, wie das Judith Butler macht, von der Antike bis zum Postfordismus, gibt es eine Konstruktion normativer Zweigeschlechtlichkeit. Das ist ein Unsinn. Es gibt weder im Mittelalter noch in der Antike einfach eine generelle Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit. Und ich würde auch sagen, für das 20. Jahrhundert ist das falsch. Geschlechtliche Positionen sind immer wieder anders hergestellt. Das heißt, was ich eigentlich fragen möchte, ist, was sind Ideologien wirklich? Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass im Bereich von Nichtgeschlechtertheorien es heute sehr interessante und komplexe Thematisierungen von Ideologien, also wie Ideologien heute wirken, was Subjektivierungsformen sind. Gibt es das, also beispielsweise in der Arbeitssoziologie, da spricht heute niemand mehr davon, dass Ideologien mit Rigidität vorgehen oder wirken. Da gibt es diese ganze breite Thematisierung, dass sie uns anrufen in Form von Freiheitsversprechen, von Möglichkeitsräumen etc. Nur die Geschlechtertheorie hat dieses Problem, dass sie irgendwie sehr rigide, muss ich hier sagen, festhält an einer Vorstellung, wir müssen uns gegen Festschreibungen wehren. Um das jetzt einmal zu bündeln, also was wir lernen können von diesem Lacan-Marxismus, ist, dass auch im Bereich der Geschlechterfrage wir davon abrücken müssen oder das in Frage stellen müssen, dass ideologische Konstruktionen im Bereich vom Geschlecht immer dasselbe tun, uns nämlich auf eine feste Identität festlegen zu wollen. Was somit nämlich nicht mehr möglich ist, ist zu verstehen, was wir heute erleben, nämlich, dass wir es umgekehrt gerade im Bereich der Geschlechterverhältnisse mit etwas zu tun haben, das etwas ganz Neues macht, nämlich gerade uns dazu aufzufordern, mit unserem eigenen Gender flexibel umzugehen. Also ich glaube, wenn man sich tatsächlich die politischen Programme anschaut, auch die ideologischen Vermittlungen dieser politischen Programme, dann hat man einen schweren Stand, wenn man dem Staat heute unterstellen will, er fordere immer noch eine rigide Zweigeschlechtlichkeit. Die Forderungen sind vielmehr, Geschlecht soll keine Rolle mehr spielen, jeder Mann und jede Frau und jedes Geschlecht soll von ihrem, seinem Geschlecht abstrahieren und im Namen ihrer Gleichstellung für sich selbst in einer individuellen Existenzsicherung aufzukommen. Wir haben eine neue Ideologie, die sehr viel mehr auf das Individuelle setzt und vom Geschlecht abstrahiert. Und also jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Zeitdiagnose. Ich würde dieser Ideologie, anstatt von Festschreibungen zu sprechen, vielmehr sagen, unsere Ideologie im Bereich der Geschlechterverhältnisse heute ist eine Dethematisierung von Geschlecht. Also woran wir heute leiden, ist, dass das Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Die Programme, die politischen Programme, die ganzen, ich würde mal sagen, die ganze Strukturanpassung, die wir heute erleben im Bereich der individuellen und sozialen Reproduktion, das sind politische Programme, die vom Geschlecht abstrahieren. Und wenn wir das jetzt soziologisch verknüpfen, also wenn wir diese Analyse von dieser Schule des Lacan-Marxismus verknüpfen mit soziologischen Analysen, was eigentlich heute im Bereich der Geschlechterverhältnisse geschieht, dann sieht man, dass das sehr fruchtbringend ist, dass wir davon abrücken, einfach zu sagen, unser Feind ist die Festschreibung, da rennen wir gewissermaßen offene Türen ein, weil es ist nicht mehr so, dass der Kapitalismus sich beispielsweise eine Hausfrau leisten kann und den Mädchen beibringt, sie sollen doch bitte zu Hause bleiben. Nein, die Mädchen dürfen nicht nur, sondern sie werden auch aufgefordert, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich würde, um das mal in ein Kürzel zu bringen, sagen, es gibt heute etwas sehr Paradoxes. Es gibt eine neue Geschlechterhierarchie, die paradoxerweise im Namen der Gleichstellung der Geschlechter und im Namen der Frauenförderung geschieht. Und dieses Paradox, wie können wir uns denken, dass es Geschlechterhierarchie gibt, die nicht aufgrund einer normativen Zuschreibung entsteht, sondern aufgrund von etwas anderes. Wenn wir wirklich theoretisch verstehen wollen, was uns im Bereich von Geschlecht heute geschieht, müssen wir dieses Problem verstehen. Jetzt, was meine ich mit dieser Formulierung? Unter dem Label Gleichstellung entsteht eine neue Geschlechterhierarchie. Also ich meine überhaupt nicht, dass das Problem der Geschlechterhierarchie verschwunden ist. Also man sieht auch an den statistischen Zahlen, dass die Lohnunterschiede beispielsweise zwischen Frauen und Männern wieder zunehmen. Auch die Prekarisierungsquote von Frauen ist sehr viel höher als die von Männern. Aber ich würde sagen, dass diese Positionierung ideologisch heute nicht mehr mit einer rigiden Geschlechterdoktrin einhergeht, sondern gerade unter dem Label Frauen und Männer abstrahiert von eurem Geschlecht. Jetzt, wie kann man sich das denken? Das ist eine große Herausforderung, denn uns ist quasi der greifbare Feind abhanden gekommen. Also gerade das erleben wir ja alle. Es ist sehr schwierig, beispielsweise jungen Frauen verständlich zu machen, wozu es Feminismus braucht, weil vermeintlich dürfen sie alles. Es steht ihnen sehr viel offen. Es gibt vielleicht noch sexistische Übergriffe, aber dass es sehr grundlegende gesellschaftliche Strukturen gibt, die Frauen nach wie vor in massiv schlechtere Positionen bringt, es ist nicht mehr sichtbar, wie diese Strukturen funktionieren. Und ich lehne mich bei dieser Formulierung an die kanadische Politologin Janine Brody an. Sie spricht davon, dass es eine Dethematisierung von Geschlecht gibt bei einer gleichzeitig stillschweigenden Feminisierung der Lasten. Also es ist nicht mehr eine offensichtliche Zuschreibung, Frauen sollen zu Hause bleiben, sie sollen weniger verdienen, wegen dem Modell des männlichen Ernährers, sondern von Geschlecht wird aus Gründen der Political Correctness abstrahiert, aber gleichzeitig gibt es eine stillschweigende Feminisierung der Lasten. Janine Brody sagt auch, dass die Bedeutung von Geschlecht einerseits erodiert und andererseits wieder zunimmt. Aber beides zusammen und diese Gleichzeitigkeit ist ganz schwierig zu denken. Warum ist das so? Oder warum kann im Namen von Gleichstellung eine neue Geschlechterhierarchie entstehen? Das müsste ich auch mehr ausführen, aber ich versuche so etwas wie einen Hinblick zu eröffnen. Eben auch, wie können wir dann, die Frage ist immer, wenn es nicht Identitätszuschreibungen sind, was ist es dann sonst? Ich glaube, dass wir heute in einem sehr neuen Regime sind bezüglich der Weise, wie wir uns zu reproduzieren haben. Also es gibt so etwas wie eine generelle Verallgemeinerung des Marktprinzips, also dass die ganze Reproduktion, das ist auch ein Begriff von Marx ursprünglich, eben nicht mehr in einem privaten Bereich organisiert werden soll, sondern er soll warenförmig vermittelt werden. Also die Idee ist, dass sämtliche Arbeiten, auch die Arbeiten, wo es um Pflege, um das Aufziehen von Kindern, um das Pflegen von kranken Angehörigen geht, ist die Idee, wir können das rational am besten gestalten, indem wir daraus eine lohnförmige Arbeit machen, also Care, wie das die feministische Ökonomie sagt, Care als Warenform organisieren. Jetzt das Unglückliche ist, das war ja auch eine Forderung, eine der Forderungen der Frauenbewegung, allerdings haben wir uns das damals nicht so vorgestellt. Es scheint, darüber kann ich heute, oder vielleicht in der Diskussion, aber im Moment möchte ich das nicht weiter ausführen, es scheint, dass es hier Probleme gibt, alle diese Care-Arbeiten in Lohnarbeit zu überführen und daraus eine normale Arbeit zu machen. Es scheint, dass das nicht einfach so funktioniert im Rahmen kapitalistischer Verhältnisse. Es ist nämlich so, dass der Care-Bereich heute der am meisten prekarisierte Bereich ist und Ihr wisst das alle, es ist auch der Bereich, wo vor allem Frauen arbeiten. Also es gibt da eine neue Segregation, die paradoxerweise gerade im Namen der Gleichstellung der Frauen geschieht, weil wenn Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wie das offiziell heißt, dann gibt es auch mehr bezahlte Care-Arbeit und dann gibt es dieses Problem, dass dieser Lohnförmigkeit der Care-Arbeit unter kapitalistischen Verhältnissen eben anhaftet. Das heißt, es scheint nicht einfach so möglich zu sein, dass das Marktprinzip in alle Bereiche vordringen kann und dass das zu einer tatsächlichen Gleichstellung führt. Gleichzeitig war das aber auch so etwas wie ein Versprechen für Frauen. Der Markt hat auch für Frauen einen gewissen Charme, weil wir darin dieses ganze Problem der familiären Beziehungen, wo es um Beziehungen geht, um Abhängigkeit, um unklare Regelungen, um eine Schwiegermutter, die nervt, um eine Großmutter, die irgendwie versorgt werden soll, um Kinder, die auch nerven. Wenn das einfach so marktförmig geregelt werden könnte, das wäre toll. Es scheint da vieles nicht zu formulieren. Also was ich damit sagen will, wenn ich heute mit Frauen spreche, die diesen Weg der Gleichstellung eben gehen, eine individuelle Existenzsicherung anstreben, dann stelle ich vor allem fest, dass sie sagen, es funktioniert nicht, aber ich weiß nicht warum. Es gibt eine unglaublich große Individualisierung, das ist auch das Angebot. Es gibt dann ein Zeitcoaching für Frauen, es gibt Life-Work-Balance, also diese ganzen Gleichstellungsprogramme, die Frauen darin coachen, wie sie diese Unmöglichkeit persönlich doch auf die Reihe kriegen können. Also es ist eine Rahmung der Problemlage, das wird uns angeboten, wie dieses Problem individuell zu managen ist. Und das konvergiert mit einem Wunsch von Frauen, dass das möglich wäre. Also wer will das nicht mit einem Coaching in den Griff bekommen? Aber das ist auch eine Verführung, weil strukturell gesehen, und da komme ich eben auf die Struktur zurück, kann das gar nicht funktionieren. Aber dieses Denken in diesen Strukturen, warum das nicht funktionieren kann, das ist uns verloren gegangen. Also dass es Strukturen gibt, die Frauen herstellen heute nicht, indem sie ihnen sagen, sei so und so, geh an den Herd und ziehe dich entsprechend an, sondern dass das in ganz anderen Verhältnissen wurzelt. Dieses Denken ist uns abhanden gekommen und das heißt eigentlich auf der Ebene der einzelnen Frau nur, dass das, was sie betrifft, keine Theoriesprache mehr hat. Es gibt im Moment sehr, sehr wenig, es gibt in der feministischen Ökonomie ein paar Ansätze, es gibt sehr wenig Ansätze, die das, was uns heute als Frauen geschieht, theoretisch fassen können. Und was ich wirklich theoretisch bedenklich finde, oder was mich nachdenklich stimmt, Marx' große Leistung war ja, etwas nachzuweisen, was es nicht gibt. Der Mehrwert, der lief nirgends auf der Straße herum. Und seine theoretische Leistung war ja zu erklären, wieso gibt es eine Ausbeutung in einem Verhältnis, das ein Vertrag zwischen Gleichen ist, wo niemandem etwas weggenommen wird. Und was ich an einem marxistischen Denken verteidige, ist, wir müssten heute feministisch gesehen verstehen, warum wird im Bereich der Reproduktion, dort wo Frauen am meisten tätig sind, wo fließen dort eigentlich Ressourcen ab, ohne dass es eine linke Theorie gibt, die diesen Ressourcenabzug in irgendwelche Begrifflichkeiten fassen könnte und damit theoretisch erklären könnte. Also diese Arbeit einer theoretischen Artikulation, die gibt es nicht. Und mein Problem mit der Dekonstruktion ist, dass sie genau diesem Verschwinden des Denkens in Strukturen Vorschub leistet. Also natürlich überhaupt nicht absichtlich und überhaupt nicht bewusst, haben wir aber doch das unglückliche Zusammenfallen, dass was Frauen in dieser Lage eh schon schwerfällt, nämlich eine nach wie vor existierende kollektive Betroffenheitslage zu artikulieren, dass das eh schon von den Strukturen her, von den kapitalistischen Verhältnissen her, eigentlich gar nicht möglich ist und dieser Tendenz zur Desartikulation von kollektiven Betroffenheitslagen, dieser Desartikulation, dient diese Vorstellung von Dekonstruktion eher zu, als dass sie sie reflektieren könnte. Eigentlich müsste man so betrachtet sagen, dass die Dekonstruktion die weibliche Position an dem Ort belässt, wo sie historisch gesehen schon immer ist. Weil es war immer dieses Reich des Nicht-Theoretisierbaren, also Hegel hat gesagt, es ist die Ironie des Allgemeinen, es ist das Private, es ist dort, wo es angeblich keine Theoretisierung mehr gibt. Frauen waren immer mit diesem Bereich verknüpft. Und ich glaube, das Schwierige ist, dass heute es Strukturen gibt, die eben nicht mehr so sichtbar, greifbar auf Frauen wirken, aber Frauen auf ganz schwierige, vertrackte Art und Weise mit etwas verknüpft lassen, das sie noch weniger thematisieren können als beispielsweise zur Zeit der zweiten Frauenbewegung. Und in diesem Sinn meine ich, dass das Auflösen eines Subjekts des Feminismus keine Weiterentwicklung und kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt in der feministischen Theorie ist. Aber dieser Rückschritt hat deshalb stattgefunden, weil stillschweigend dieses Subjekt mit Identity verwechselt wurde und Identity wäre dann die Festschreibung, die wir kritisieren und dekonstruieren wollen. Aber wenn wir das Subjekt des Feminismus nicht als Identity denken, sondern als eine historisch gewordene Verknüpfung mit diesem schwierigen Bereich der Reproduktion und wenn wir uns anschauen, was heute historisch neu ist in diesem Bereich der Reproduktion, eben was ich mit der Warnförmigkeit von Care gesagt habe, wenn wir uns das anschauen, dann ist es wirklich das Problem, sehr problematisch, wenn wir sagen, dieses Subjekt gibt es nicht mehr, weil dann sind uns die Mittel genommen, theoretisch zu verstehen, was in diesem Bereich der Reproduktion, mit dem Frauen aus historischen Gründen verknüpft sind, heute geschieht. Das heißt, wir dienen eigentlich dieser Sprachlosigkeit, in die Frauen heute schon gestellt sind und damit auch dem ideologischen Mechanismus, der jeder Frau sagt, sie kann das selber persönlich managen. Wir dienen damit letztlich dieser Individualisierung zu. Ja, damit schließe ich mal an diesen Punkt und danke Ihnen.